Die Kreide und der Schwamm. Eine Kreide begann langsam einen Satz an die Wandtafel zu schreiben. Etwas vom Wichtigsten auf der Welt ist... Na, sagte der Schwamm, der sich tropfend näherte. Der Schwamm, schrieb die Kreide schnell. Na also, sagte der Schwamm und ließ sich zufrieden in seine Schale unter der Tafel sinken. Die Kreide. Als man das Schulhaus umbaute, wurden die Wandtafel, der Schwamm und die Kreide in einen Abfallcontainer geworfen. Dabei fiel die Kreide vom Rand hinunter und brach in zwei. Mit ihrem vorderen Stück begann sie langsam auf die Straße zu schreiben. Das Wichtigste im Leben ist... Na? Rief der Schwamm von oben. Die Freude, schrieb die Kreide und setzte noch ein Ausrufezeichen dahinter. Und noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Eine dumme Geschichte. Eine Sau erhielt einmal Besuch, und zwar von einem Stroh. Hallo Stroh, sagte die Sau, die gerade mit der Schnauze im Trog wühlte. Was führt dich zu mir? Eine Beleidigung, sagte das Stroh mit piepsender Stimme. Eine unerträgliche, dauernde Beleidigung. Erschrocken blickte die Sau von ihrem Imbiss auf. Ich soll dich beleidigt haben? Fragte sie. Das täte mir leid. Nein, krähte das Stroh. Du und ich, wir werden täglich beleidigt. Wenn die Menschen jemandem sagen wollen, er sei besonders dumm, sagen sie entweder strohdumm oder saudumm. Die Sau hörte auf zu kauen. Ja, und was willst du dagegen tun? Fragte sie. Darüber habe ich lange nachgedacht, sagte das Stroh stolz. Und jetzt weiß ich es. Wir schlagen den Menschen einfach ein neues Wort vor. Aha, sagte die Sau. Und was für ein Wort? Das Stroh holte ganz tief Luft und sagte dann: Steindumm. Die Sau wackelte nachdenklich mit den Ohren. Ich weiß nicht, sagte sie. Damit würde einfach jemand anderer beleidigt. Einem Stein kann das egal sein, giftelte das Stroh. Der ist doch steindumm. Nein, sagte die Sau, ich mache nicht mit. Sollen die Menschen sagen, wie sie wollen? Gut, sagte das Stroh trotzig. Dann mache ich den Vorschlag allein, wenn du so saudumm bist. Und es machte sich sogleich auf den Weg. Aber es war keine zwei Schritte gegangen. Da fiel aus dem Schweinestall ein Stein herunter und schlug es tot. Die Sau schüttelte den Kopf. Das kommt davon, sagte sie und senkte die Schnauze wieder in den Trog. Das kommt davon, wenn man so strohdumm ist. Die dumme Lawine. Gut. sehr gut. Du lässest das Gelände fängst wirklich gut. Aber schau da. Der Vorsprung da, das ist doch wie eine Schanze. Wenn du da drüber reinkommst, bist du gerade noch mal 20 Kilometer schneller. Das ist die Lawinenschule. Ganz hoch oben in den Bergen, im ewigen Schnee. All Jahr gibt es da einen Kurs, wo die alten Schlawinen der jungen Lawine beibringen, wie man mit Macht und Wucht einen Hang runterdundert. Für Skifahrer gibt es nichts Schöneres als einen weissen Hang, wo noch niemand runtergefahren ist. Genau da liegt eure Chance. Was gibt's Schönes für eine Lawine als Bäume und Masten zu vermanschen und Häuser und Stall und Menschen? Frau Schlawine? Ja, was willst du? Warum läuft denn eigentlich nicht neben jeder Lawine ein Lawinenhund? Da können doch die verschütteten Leute gerade wieder ausgraben. Manchmal hat es halt in einer Klasse auch dumme Schüler. Die kleine Lawine war einfach extrem dumm gewesen. Sie hat nur dummes Zeug gefragt. Einmal zum Beispiel. Warum gehen die Lawinen eigentlich immer runter und nie rauf? Rauf! Wie genau? Ja, mit Macht und Wucht wie runter. Du kannst noch etwas Dümmeres fragen. Wir müssen runter. Einfach runter. Das war schon immer so. Ja, aber dort, wo ich daheim bin, dort ganz oben am Grat, dort bläst der Wind so stark, dass es den Schnee auch auftreibt. Und dann gibt es grosse Schneewächte. Da müssen wir doch einmal den Wind fragen. Papperlapapp, der Wind ist viel zu schlapp. Der ist viel schwächer als wir, wenn wir ins Tal abdonnern. So, und jetzt gibt es eine Rechnungsaufgabe. Nach dem Kurs ist die kleine dumme Lawine mit dem schlechtesten Zeugnis heimgegangen. Ihr Vater, der alte bucklige Schneerutsch, hat geschumpfen und poltert. So kämen sie nie runter. Nie. Sie können gerade wieder verreisen. Traurig ist die dumme Lawine den Hang runtergerutscht. Oben im Dorf ist sie liegen geblieben. Nur der Wind ist sie besuchen. Gar nicht so dumm gsi, deine Antwort, hat er gegen zugeflüstert. Kannst du mir dann rufen, wenn du mal Hilfe brauchst? Die kleine Lawine ist beim Dorf zu gerade an einer Skipiste gelegen. Im Laufe des Winters hat sie einen Haufen Kinder kennengelernt, die dort Ski gefahren sind. Einer der Buben hat sie besonders gut mögen. Er war ein Schützling und ist immer wieder mit seinem Snowboard über den Pistenrand rausgefräset und dann Kopf voran im Tiefschnee stecken geblieben. Einmal hat es ganz viel geschneit über die Nacht. Da haben sie die Piste gesperrt, weil sie Angst hatten wegen der Lawine. Hä? Hey! Nur einer hat keine Angst gehabt. Hey, du Tatsch! Was machst du dort? Die kleine Lawine hat gesehen, wie ihren Lieblingsbub ganz allein mit seinem Snowboard auf dem Rücken den Hang darauf gestapft ist. Da hat sie auch Angst bekommen. Wer weiss, hat sie gedacht, vielleicht liegt dort oben eine andere Lawine. Eine, die besser aufgepasst hat in der Schule als ich. Bleib stehen! Nicht weiter! Der Bub hat nichts gehört. Er ist immer weiter rauf und immer tiefer eingesunken. Und jetzt hat die kleine dumme Lawine gesehen, wie es Riss gibt oben im Schneefeld. Ja, genau so haben sie es gelernt bei der alten Schlawine. Zuerst am Rand anreissen und dann runter mit Macht und Wucht. Wind! Wind! Der Wind ist nicht gekommen. Aber die Eltern haben ihren Bub jetzt endlich auch gesehen. Stehen bleiben! Es gibt eine Lawine! Hat der Vater gerufen. Und die Mutter, zum Felsen! Gang über zum Felsen! Wind! Komm! Der Wind ist immer noch nicht gekommen. Der Bub hat nicht einmal umgeschaut. Die Risse im Schneefeld sind immer grösser geworden. Wind! Stoss mich auf! Jetzt hat sich die grosse Lawine ganz oben am Hang gelöst und hat mit Macht und Wucht ins Tal runterdunnern. Da hat der Wind angefangen zu blasen. Er hat geheult und gepfiffen und hat die kleine Lawine mit aller Gewalt den Hogen darauf gestossen. Gerade hat die grosse Lawine den Bub verschlingen. Da ist sie zumal nicht mehr weitergekommen und musste stehen bleiben. Der Bub ist ausgerutscht und aufs Füdli gefallen. Mehr ist nicht passiert. Ein Wunder, haben die Leute im Dorf gesagt und haben noch lange davon erzählt. Verstanden hat es niemand. Bis zum Frühling sind die Dumm und die grosse Lawine noch ganz nah beieinander gelegen. Dann sind sie geschmolzen und Soldanellen und Krokus sind vorgekommen. Die sprechende Kastanie. Ein alter Mann lebte ganz allein in einem kleinen Haus. Er hieß Pietro und seine Frau war schon lange tot. Kinder hatte er keine und die meisten seiner gleichaltrigen Freunde waren gestorben. Am liebsten sprach er von früher, aber niemand hörte ihm zu. Die meisten Leute saßen lieber vor dem Fernseher und schauten sich Kriege, Überschwemmungen und Vulkanausbrüche an. Aber ob der neue Pfarrer damals ins Dorf gekommen war, bevor der Schäfer Oreste gestorben war oder erst danach, interessierte niemanden. Einmal im Herbst hatte Pietro Kastanien gesammelt und wollte sie auf dem Kaminfeuer rösten. Bevor er sie in die Röstpfanne legte, schnitt er eine um die andere auf. »Bitte«, rief da eine Kastanie, die er in die Hand nahm, »schneid mich nicht auf, ich kann sprechen.« Verwundert ließ Pietro sein Messer sinken und legte die Kastanie vor sich auf den Tisch. »Du kannst sprechen?« fragte er. »Ja«, sagte die Kastanie, »und ich weiß auch viele Geschichten von früher.« »So, so«, sagte der alte Mann. »Dann weißt du vielleicht, dass der Hirtenhund des dicken Oreste einmal in den Bach gefallen ist.« »Sicher«, sagte die Kastanie. »Oreste fuchtelte mit den Händen und sprang fast selbst in den Bach.« »Aber was ich mich schon lang gefragt habe«, sagte Pietro, »warum ist er eigentlich in den Bach gefallen?« »Er war hinter der Katze von Tante Amadea her. Die hatte aus seinem Trog gefressen.« »Richtig«, rief Pietro und musste lachen. »Wie konnte ich das vergessen? Diese Katze war doch das frechste Vieh im ganzen Dorf.« »Ja«, sagte die Kastanie und kicherte. »Bei Orestes Leichenmahl hat sie dem Pfarrer die Forelle vom Teller gefressen.« »Ach ja«, sagte Pietro. »Aber sag mal, war das der alte oder der neue Pfarrer?« »Aber Pietro«, sagte die Kastanie, »der alte natürlich. Der neue kam doch erst nachher ins Dorf.« »Eben«, sagte Pietro, »eben, ich hab's ja gewusst. Der neue Pfarrer kam erst nachher.« Dann fragte er die Kastanie noch bis tief in die Nacht hinein nach Geschichten, die im Dorf passiert waren, und sie konnte ihm alle ganz genau erzählen und wusste auch manches, an das er sich nicht mehr erinnerte. Als ihn die Nachbarin, die ihm immer die Milch brachte, am nächsten Morgen fand, hatte er den Kopf auf den Tisch gelegt, sein Ohr ganz nahe bei einer Kastanie, und er sah sehr zufrieden aus. Das kleine Orchester. Da hätte mal eine grosse Mausfamilie im Keller von einem Konzertsaal gewohnt. Viel zu fressen haben sie dort nicht gehabt. Aber immer wenn ein Konzert war, haben sie zugelassen. Andächtig zugelassen. Wenn man das auch könnte. Himmlisch. Sieben kleine Mäuse haben sie gehabt. Und wo wieder einmal so ein schönes Feierabendkonzert war, hat die jüngste Maus, Marina hat sie geheissen, also Marina hat gesagt: Warum sollen wir das nicht können? Wir gründen jetzt ein Orchester. Ja, erzähl noch ein bisschen. Ja! Ja, wo wollen wir dann die Instrumente hernehmen? Die wunderbaren Geigen. Und Flöten. Und Trompeten. Mhm. Ah, wir finden schon etwas. Ha, wirst du sehen. Die kleinen Mäuse haben alles anfangen zusammensammeln, was irgendwie brauchbar war. Karton, Büchsen, Schnür, Schrauben, Hölzli. Sie haben herausgefunden, dass man mit fast allem Musik machen kann. Nach zwei Nächten war das Orchester fertig. Jedes Instrument hat genau einen Ton spielen. Und was für einen? Himmlisch! Die Mausmutter hat so Freude an ihren Kind gehabt, dass sie zur Nacht heimlich in den Konzertsaal geschlichen ist. Dort hat sie die schwarzen Vorhänge angeknabbert. Und aus diesen Stückchen hat sie dann jedem einen Frack genäht. Auch ein Mausvater. Er war nämlich der Dirigent. Mhm. Hörst du das auch? Was? Der komische Ton? Sie haben angefangen zu suchen, aber sie haben nicht herausgefunden, woher der Ton kommt. Nur, dass der Ton eine gute Laune macht, das haben sie gemerkt. Am nächsten Tag haben sie den Ton wieder gehört und sind in den Keller schauen. Und da haben sie es entdeckt. Das Mausorchester beim Musizieren. Still und fröhlich sind sie wieder gegangen. Über die Löcher in den Vorhängen hat Frau Hausmeisterin nur lachen. So Freude hat sie an diesen hübschen kleinen Freck. Herr Stadtpräsident, Sie müssen garantieren, dass das Orchester pünktlich auftritt. Selbstverständlich, selbstverständlich. In der Stadt war grosse Aufregung. Die Königin Ariola von Nachbarland ist auf Besuch gekommen und für sie soll ein Konzert geben im Konzertsaal. Die Mausmutter hat sich schon auf Pauke und Trompete gefreut, aber dann, kurz bevor das Festkonzert anfangen soll, ist rausgekommen, dass das ganze Orchester auf der Autobahn im Stau steckt. Herr Stadtpräsident, ja? Sie müssen einen Hubschrauber einsetzen. Hä? Alle sind hin und her gerannt, haben durcheinander geredet und nicht mehr ein- und ausgewusst. Da ist der Hausmeister aber in den Keller. Liebe Mäuse, könntet ihr vielleicht für Königin Ariola spielen? Ja. Ja, wann denn? Für so einen Anlass müssten wir ja schon ein bisschen üben. Jetzt gerade, in 5 Minuten. Sie sind schon da, die hohen Gäste. Das ist nie im Leben. Da können wir uns ja gar nicht vorbereiten. Spielt doch einfach das von Gästen. Bitte. Meiner Frau hat das auch so gut gefallen. Ja, Hü! Ist es für unsere Stadt eine grosse Ehre und Freude, Sie, verehrte Majestät... Die Mäuse haben ihre kleinen Freck angelegt. Der Hausmeister hat dem Stadtpräsidenten einen Zettel in die Hand gedrückt und der hat am Schluss von seiner Ansprache gesagt... Leider, steckt unser großes Orchester immer noch im Stau. Deshalb wird jetzt für Sie die Sinfonia Pomposa von Mario Moreno Bombardieri von der kleinen Formation des Landessinfonieorchesters uraufgeführt. Ich bitte Sie um einen warmen Applaus. Und zum Applaus von dem ganzen grossen Saal sind die Mäuse mit ihren selber gebauten Instrumenten auf die Bühne getrippelt, haben sich aufgestellt und dann hat der Mausvater mit seinem Haselstöckli den Einsatz gegeben. wo jetzt das kleine Mausorchester einen langen und immer gleichen Ton gespielt hat, ist es den Leuten ganz eigenartig geworden im Trommelfell und im Zwerchfell und im Handtäschli. Der Bundespräsident hat den Außenminister gestüpft. Der hat dem Verteidigungsminister auf den Schenkel geklopft und schließlich hat der ganze Saal angefangen zu kichern und lachen. Auch die Königin Ariola, die sonst gerne ein bisschen streng und böse reingeschaut hat, hat mitgelacht. Ach, mein Lieber, sowieso von Kohlenhalperts. Warum haben wir nicht so ein Orchester? Ich werde dieses hier einfach mitnehmen. Wo dann die Königin Ariola mit ihrem Tross wieder heimgereist ist, ist in diesem Sonderzug auf einem Tisch neben dem Käsebuffet das ganze Mausorchester samt Mausvater und Mausmutter gesessen. Ich kann es nicht glauben. So eine Ehre. Mhm. Wieso? Haben wir doch immer gewusst. Und immer, wenn die Königin Ariola die Mäuse gebeten hat, haben sie ihren einen langen Ton gespielt. Und die, die ihn gehört haben, mussten lachen und sind einen Moment lang zufrieden gewesen. Ein schöner Nachmittag. Eine Badewanne und eine Hausapotheke hatten ihren freien Nachmittag und machten zusammen einen Spaziergang. Nach einer Weile wurden sie müde und beschlossen, in ein Café zu gehen, das sich in der Nähe befand. Sie setzten sich an einen Tisch und die Hausapotheke bestellte 2 Tee mit Zitrone und für jedes einen Apfelkuchen. Den Tee fand die Badewanne nicht besonders gut. Aber als sie den Apfelkuchen hinunterschluckte, war sie ganz begeistert und flüsterte der Hausapotheke etwas zu. Diese winkte dem Kellner und bestellte alle Apfelkuchen, die noch da waren. Als er sie gebracht hatte, schluckte die Badewanne einen nach dem anderen hinunter, bis das ganze Tablett leer war. So, sagte sie zufrieden. Und jetzt gehen wir nach Hause. Da kam der Kellner mit einer Rechnung für 2 Tee und 15 Apfelkuchen. Aber weder die Hausapotheke noch die Badewanne hatte Geld. Dann, sagte der Kellner, müssen Sie hier bleiben, bis die Rechnung bezahlt ist. Das kommt gar nicht in Frage, sagte die Badewanne, zog ihre Dusche hervor und spritzte den Kellner von oben bis unten nass und ließ sie so lange laufen, bis das ganze Café ein einziger See war und die Tische und Stühle im Wasser herumschwammen. Dann gingen die Hausapotheke und die Badewanne nach Hause. Und beide fanden, einen so schönen Nachmittag hätten sie schon lange nicht mehr gehabt. Der Briefkasten. Ich möchte gern ein Rennrad sein, sagte der Briefkasten zum Gartentor, und durch weite Ebenen flitzen und hohe Pässe bezwingen. Du mit deinen Wünschen, krächzte das Gartentor. Dabei entsprichst du nicht einmal den neuen Vorschriften der Post. Wünschen kann man immer, sagte der Briefkasten nur und schluckte weiterhin Rechnungen, Zeitschriften, Prospekte und Postkarten. Wenig später wurde er abgeschraubt und durch einen neuen ersetzt. Man schmolz ihn ein und zusammen mit alten Metallstühlen, zerrissenen Drahtgittern und krummen Schraubenziehern wurde er zu Leichtstahl verarbeitet, kam in eine Rennradfabrik und bald darauf flitzte er durch weite Ebenen, bezwang hohe Pässe und konnte kaum glauben, dass er jahrelang am selben Ort gestanden hatte und jeden Tag an der Post fast erstickt war. Ein seltener Vogel. Die Nacht um 12 Uhr im Hof von einer Fabrik. Was ist das? Das ist ja... Der Nachtwächter hört wunderschöne Töne. Von ganz weit oben. Eine Flöte? Es tönt... Wie wenn eine verzauberte Prinzessin auf der Schlosszinne Flöte spielen würde. Eine Nachtigall. Wie im Fernsehen letzte. Wo ist echt? Ein Nachtwächter hat immer eine starke Taschenlampe bei sich. Ah, da. Mit der hat er jetzt angezündet und alle Dächer abgesucht, bis er endlich zoberst auf dem Chemi einen kleinen Vogel gesehen hat. Da ist sie. Langsam und leislich ist er am Chemi nach angeklettert. Bis ganz zoberst. Der kleine Vogel hat geschaut und dann aufgehört mit singen. Hoi. Sally. Hoi. Das ist so schön, was du da singst. Das wollte er nur sagen. Merci. Bist du morgen auch wieder da? Nein. Ich bin sonst im Wald, am Fluss. Aber heute hat es mich einfach in die Stadt gezogen. Schade. Ich würde dich gerne wieder hören. Ja. Der kommt doch mit. Ein bisschen später haben zwei Polizisten schwer gestaunet. Hast du das gesehen? Hast du das gehört? Nein, das haben sie noch nie erlebt. Ein Nachtwächter auf dem Velo mit einer Nachtigall auf den Schultern, die singt. Am Abend darauf haben sie in der Nachtwächterzentrale noch mehr gestaunet. Der Nachtwächter Arnold war doch sonst immer pünktlich. Aber heute ist er nicht zum Dienst erschienen. Sie haben ihn angeläutet und haben ihn gesucht, auch am nächsten und am übernächsten Tag. Aber nie mehr hat irgendjemand irgendetwas von ihm gehört. Im Jahr darauf hat man im Wald am Fluss äußerst eigenartige Nachtigallen beobachten. Blau waren sie. Wie die Uniform eines Nachtwächter. Und auf dem Kopf hatten sie winzige Mützchen. Und gesungen haben sie ganz besonders schön. Gespenstergeschichte. Eines Nachts, als Frau Scholl allein zu Hause war, hörte sie auf dem Dachboden Schritte. Zuerst tat sie so, als merke sie nichts. Aber als die Schritte nicht aufhörten, wurde es ihr unheimlich. Es konnte schließlich ein Einbrecher sein. Da fasste sie sich ein Herz, nahm die Pistole ihres Mannes aus dem Nachttischchen, stieg die Treppe hinauf, öffnete vorsichtig die Tür, drückte ganz rasch auf den Lichtschalter und rief: Hände hoch! Aber ihre Angst war umsonst gewesen. Es waren nur zwei Füße, die langsam hin und her gingen. Ein Streich. Ein Kurzschluss und ein Megafon trafen sich zufällig auf der Bahnhofstraße. Lange nicht gesehen, sagte der Kurzschluss. Gleichfalls, sagte das Megafon. Und, wie geht's? Etwas langweilig, sagte der Kurzschluss. Alles perfekt, nichts zu tun. Und du? Auch nichts. Keine Demos, keine Polizeieinsätze. Komm, wir machen was, sagte der Kurzschluss. Sie betraten das Gebäude einer Großbank. Der Kurzschluss schlich sich in die Schaltzentrale und machte es sich dort gemütlich. Und als der Strom zusammenbrach, rief das Megafon durchs ganze Gebäude: Feierabend! Und alle Angestellten packten ihre Sachen ein, verließen die Bank und verbrachten einen fröhlichen Abend. Der Schmied und der Bäck. In einer kleinen Stadt in Dänemark war ein Schmied, der so jähzornig war, dass er wegen nichts und wieder nichts verrückt worden ist. Besonders dann, wenn er besoffen war. Dann hat es schon gelangt, wenn ihm jemand gesagt hat, du saufst ja heute wie ein Loch. Du süfer Höden, som ein Lügen. Und schon hat der Schmied reingeschlagen. Und das, obwohl der andere ja eigentlich die Wahrheit gesagt hat. Oder gerade darum hat der Schmied vielleicht reingeschlagen. Was wahr ist, vertreibt man ja schlecht. Aber trotzdem. Der Schmied hat dem anderen nicht dürfen die Faust deren Weg ins Gesicht hauen, dass der gerade umkippt und mit dem Kopf auf die Kante vom Trottoir knallt und sich das Knick bricht. Gut, im alten Dänemark haben sie sicher ein bisschen rauchere Seiten gehabt. Aber einfach jemanden totschlagen hast du auch dann nicht können. Der Schmied ist also vor Gericht gekommen. Und weil auch die Gesetze im alten Dänemark ein bisschen härter gewesen sind, ist er zum Tod verurteilt worden. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hat es halt früher geheissen. Öge vor Öge, Tent vor Tent. Oder in dem Fall eher Kopf um Kopf. Köppen vor Köppen. Einer von den Richter hat aber plötzlich einen Einwand gegen das Urteil. Meine Herren! Der Erik war sonst ein stiller und verschwiegener Mann. Darum haben jetzt die anderen Richter erstaunt, ja sogar ein bisschen verschrocken angeschaut. Eigentlich sind sich doch alle einig über das Todesurteil. Meine Herren, wenn wir den Schmied köpfen, dann haben wir keinen Schmied mehr in der Stadt. Und wer macht dann die Hufeisen für unsere Ross? Wer smädet den Hufeisen vor der Rösseren? Schweigen. Das haben sie komplett vergessen. Und zumal haben alle an nichts anderes mehr gedacht als an ihre Ross, die ohne Hufeisen rumlaufen müssen und wegen jeder Distel, die sie reinstehen, durchgehen. Die Richter haben sich ihre Perücken gekratzt. Einer hat seine sogar aufgelupft und hat sich darunter gekratzt. Und dann hat jeder einen anderen Schluss für die Geschichte vorgeschlagen. Der erste Richter hat gesagt: Gesetz ist Gesetz. Der Schmied hat einen anderen zu Tode gebracht. Also muss er selbst den Tod erleiden. Wo kämen wir denn dahin, wenn wir jeden Mörder zuerst nach seinem Beruf fragen würden? Was der Mörderin werkte, Püsteküchen. Der Schmied ist geköpft worden. Weil die Stadt keinen eigenen Henker hatte, hat man einen müssen aus der Hauptstadt holen. Zufällig war der ein Schmied. Und es hat ihm in dieser kleinen Stadt so gut gefallen, dass er die Werkstatt von dem geköpften Schmied übernommen hat. Von da an hat er die Hufeisen geschmiedet und alle Bürger waren zufrieden. Der zweite Richter hat gesagt: Gesetz ist Gesetz. Da hat der erste Richter recht. Trotzdem, unsere Stadt braucht einen Schmied. Und ich schlage vor, dass wir zuerst einen neuen Schmied suchen. Und wenn wir dann einen haben, wird das Gesetz vollzogen. Sie haben also überall verkünden lassen, dass in der Stadt ein Schmied gesucht werde. Vier oder fünf haben sich gemeldet und der Verurteilte hat sie geprüft. Der Beste konnte seine Werkstatt übernehmen. dann ist der jähzornige Schmied geköpft worden. Gesetz ist Gesetz, hat auch der dritte Richter gesagt. Mhm. Der Mörder wird hingerichtet. Der Mörder wird abgekoppelt. Das haben sie gemacht. Dann haben sie gemerkt, dass die Stadt einen neuen Schmied braucht. Aber niemand wollte die Werkstatt von dem Mörder übernehmen. Die Leute haben erzählt, es sei dort jede Nacht ein Gestöhn. Ein Geist schleppt in den Amboss umeinander. Jeden Morgen stehe ich an einem anderen Platz. Darum hat die Stadt keinen neuen Schmied mehr bekommen. Wenn die Rösser die Hufeisen verloren haben, hat man versucht, sie irgendwie wieder anzuschrauben. Aber die Tiere haben ausgeschlagen und durch die tödlichen Huftritte sind am Ende so viele Leute ums Leben gekommen, dass die Stadt ausgestorben ist. Der vierte Richter hat gesagt: Ja, Gesetz ist schon Gesetz. Aber ein Schmied ist ein Schmied. Und wenn unsere Rosse keine Hufeisen haben, dann lahmen sie. Rösseren ohne Hufeisen, hinkede, hinkede, hinkede. Unser Schmied soll einen Lehrling ausbilden. Und wenn der dann genug gelernt hat, können wir den Schmied köpfen. Das haben alle einen vernünftigen Vorschlag gefunden. Oh, ja. Auch der Schmied war ganz begeistert. Unter den jungen Männern vom Städtli hat er den grössten Tollpatsch ausgewählt und in die Lehre genommen. Eigentlich hätte der lieber Latein studiert und hat auch prompt nach der dreijährigen Lehre in der Prüfung jämmerlich versagt. Nicht einmal ein Hufeisen hätte er beugen. Das soll unser Schmied sein! Die Herren von der Prüfungskommission haben dem Schmied den Auftrag gegeben, noch einen anderen Lehrling auszubilden. Wieder hat er einen mit zwei linken Händen ausgewählt. Und als der nach 3 Jahren ein neues Fenstergitter fürs Gefängnis machen sollte, ist eine Art Gartengrill daraus geworden. Nochmal einen. Der Letzte. Die Prüfung von dem letzten Lehrling war schlicht eine Katastrophe. Die Richter haben gesagt, das sei ein Wink vom Himmel. Der Schmied habe in diesen 9 Jahren so hart gearbeitet, er habe seine Schuld abgebüßt und dürfe darum am Leben bleiben. Fünfter Schluss. Wir können den Schmied ruhig köpfen. Gestern war nämlich die Jule bei mir. Das ist die Tochter von dem Ermordeten. Die wackere Jule. Ah, ja. Sie hat sich zur Schmiedin ausbilden und kann morgen schon die Schmiedin übernehmen. Und so hat die Gerechtigkeit ihren Lauf genommen. Der Schmied ist geköpft worden und das Städtli hat die erste und einzige Schmiedin von ganz Dänemark bekommen. Die Leute sind von weit her angereist, um zu schauen, wie Freuken Julie klöppende, hämmerde, smiedete, klöppende, hämmerde, smiedete, klöppende, hämmerde, smiedete. Der sechste Richter, das war der, der sich unter den Perücken gekratzt hat. Also der sechste Richter hat gesagt: Hört mal, wenn sich der Schmied bei der Familie des Opfers entschuldigt und für die Lebenskosten aufkommt, dann schicken wir einen Dings da rein. Trinkerheilanstalt. Senden wir den Mörder in die Säuferkliniken. Ja, dann passiert sicher nie mehr so ein Unglück. Allgemeine Zustimmung. Der Schmied hat eine Entziehungskur gemacht, ist begeisterter Joghurtesser geworden und hat ab dann nicht nur seine eigene Familie ernährt, sondern auch die von seinem Opfer. Alle haben ihn respektiert und er hat nie mehr so etwas Niederträchtiges gemacht. Siebter Schluss. Der siebte Schluss ist der, der zu Dänemark zu dieser Geschichte erzählt wird. Und er ist bei weitem der ungerechteste. Ich will ihn gar nicht erzählen. Ja, dann halt ich. Ja, bitte. Als schweigsamer, stiller Richter habe ich ja auf das Problem mit dem einzigen Schmied aufmerksam gemacht. Aha. Aha. Und möchte gerade noch einen Vorschlag anhängen. Mhm. Wir haben doch in der Stadt zwei Bäcker. Mhm. Einen alten und einen jungen. Mhm. Mhm. Das, ja, das ist doch eigentlich einer zu viel. Man könnte doch anstelle vom Schmied einfach den alten Bäcker köpfen. Dann haben wir immer noch den Jungen. Ja. Und der macht ja auch die sauguten Vollkornbrötchen. Ja, ja, ja, ja. Und unsere Rösser haben auch in Zukunft ihre Hufeisen. Diese Idee ist bei allen gut angekommen. Ausser bei dem alten Beck. Von dem heisst es in der dänischen Geschichte. Erhöhle den Gottsjämmerliegen. Es hat ihm aber nichts genützt. Sie haben ihn abgeführt und anstelle vom Schmied geköpft. Und die Moral von der Geschichte? Sei immer für den Tod bereit, er kommt so oft schon vor der Zeit. Oder jetzt, wo alle schon ein bisschen Dänisch können. Döder kümmer vor den Täden, Petra werde ich vorbereiten. Der Gärtner. Es war einmal ein Gärtner, der war dafür bekannt, dass er einen steinernen Hintern hatte. Viele Leute besuchten ihn deswegen, tasteten, während er die Beete begoss, sein Gesäß ab oder tätschelten es verstohlen, wenn er im Treibhaus stand. Es ist nicht zu fassen, sagten sie dann zueinander. Er hat tatsächlich einen Hintern aus Stein. Von seinen Blumen aber sprach nie jemand. Wunder im Schlachthof. Der Willi hat im Schlachthof gearbeitet. Und dort, beim Hühnerschlachten, hat er das Erlebnis von seinem Leben gehabt. Willi, nicht schlafen! Ich bin eine verzauberte Prinzessin! Das, was da mit dem Willi geredet hat, war ein Huhn. Das Huhn, das als nächstes auf der Rollschiene dahergerattert ist. Ist in der Ordnung! Der Willi hat das Huhn ab der Rollschiene gehängt und hinter sich abgelegt und hat die anderen, die nichts gesagt haben, geschlachtet. Kurz darauf ist sein Chef vorbeigekommen. Hey, was ist denn mit dem Huhn? Das kann ich nicht töten. Das ist eine verzauberte Prinzessin. Der Chef hat es gar nicht lustig gefunden. Raus! Er hat einen knallroten Grind bekommen. Raus! Aber subito! Da hat der Willi das Huhn in seine Mappe genommen und ist heimgegangen. Daheim hat er das Huhn wieder aus der Mappe rausgenommen und auf den Küchentisch gestellt. Ich würde dich schon gern, weißt du, Huhn, wenn du eine verzauberte Prinzessin bist, also, ja, ich könnte dich doch vielleicht erlösen, oder? Irgendwie. Aber wie? Du hast gefragt. Das langt. Und schon ist eine wunderschöne Prinzessin beim Willi in der Küche gestanden. Sie haben geheiratet und mit dem Geld der Prinzessin den Schlachthof gekauft. Der blöde Chef, der gesagt hat, hey, was ist denn mit dem Huhn, haben sie gerade rausgefallen. Raus! Subito! Und dann haben sie aus dem Schlachthof ein Hühnerparadies gemacht, wo die Hühner auf den Teppichböden herumscharren konnten und ins Kino gehen konnten. Und die Eier haben sie auf die Polstersessel gelegt. Und es waren die besten Eier weit und breit. Salü, du Huhn. Wenn der Willi mit dem Futter zu den Hühnern ist, hat er manchmal eins im Kragen gepackt und hat ihm tief in die Augen geschaut. Jedes Mal haben die Hühner nur dumm herumgegackert. Aber nie mehr war eins eine verzauberte Prinzessin. Noch eine Geschichte. Der hat das Hörspiel gehört, zusammengestellt aus Textminiaturen von Franz Hohler. Mitgemacht haben Dinah Hinz, Sonja Riesen, Peiwi Stalder, Isabel Scherer, Elisabeth Stähli, Peter Kner, Jonas Rüegg, Peter Fischli, Reto Ott, Fritz Zaug, Lukas Holliger und Joschi Kühne. Technik übrigens von Uli Karlem, Musik von Martin Pezzola, die Hörspielbearbeitung und Regie von Margret Nonhoff und Produktion vom SRF aus dem Jahr 2012.